Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Laden uns ein. Laden uns ein, rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Laden uns ein, laden uns ein. Doch wenn die Sterne stehen, ist Italien doppelt schön. Wenn die Nacht herniederfällt, vergisst man die Welt. Doch wenn die Sonne sinkt und das Lied herniederklingt, ist schon bald die große Macht der Liebe erwacht. Sind die weißen Segel gesetzt, fahren wir jetzt, fahren wir jetzt. Sind die schnellen Boote so weit, sind sie zur Fahrt bereit.